Ein Löschlist des 44. Jahrestages der Veröffentlichung der gemeinsamen Erklärung vom 4. Juli gab das jüdische Komitee für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni am 4. Juli eine Erklärung ab. In der Erklärung wurde hervorgehoben, die Süd-Nord-Beziehungen befinden sich derzeit in der schlimmsten Lage. Das Komitee werde sich trotz aller Störmanöver der Regierung unerschütterlich für die Durchführung der gemeinsamen nationalen Feierlichkeiten und der Arbeiterfußballveranstaltung für Landesvereinigung zum 15. August sowie für die Wiederaufnahme des Süd-Nord-Dialogs und Austausches aktiv einsetzen.